sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel beginnen wir mit den Arbeitsbedingungen in der deutschen Schlachtindustrie, schauen dann zu den internationalen Machtkämpfen in Libyen, dem Landraub im brasilianischen Amazonasgebiet und wenden uns dann den Reparationen, die Europa in Afrika leisten müsste, zu, ehe wir uns Black Lives Matter und dem Rassismus der hiesigen Polizei zuwenden. Unser erster Artikel erschien in der Konkret vom Juli. Er wurde geschrieben, bevor bei Tönnes in Gütersloh massenhaft Arbeiterinnen mit Covid-19 infiziert wurden und spricht für uns trotzdem wesentliche Aspekte der hiesigen Schlachtindustrie an. Der Artikel heißt Fury in the Slaughterhouse. Die deutsche Schlachtindustrie steht derzeit wegen besonders ausbeuterischer Arbeitsbedingungen in der Kritik. Ihr Geschäftsmodell nutzen auch andere Branchen. Aufräumen und durchgreifen werde er in der Fleischindustrie, versprach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, im Mai, nachdem es die Schlachthöfe anschickten, Deutschland den schon sicher geglaubten Titel Corona-Weltmeister zu versauen. Während die Infektionszahlen überall in der Bundesrepublik zurückgingen, sorgten einzelne Schlachthöfe, wie der von Westfleisch in Kösfeld, im Alleingang dafür, dass der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten und der Lockdown für den ganzen Landkreis verlängert wurde. Bis Anfang Juni konnten mehr als 1.200 Infektionen auf die Fleischindustrie zurückgeführt werden. Wie katastrophal die Zustände in den Schlachthöfen schon lange vor der sogenannten Corona-Krise waren, weiß auch Heil, behauptet er zumindest. Aber nur, weil sie zu einem gefährlichen Gesundheitsrisiko geworden sind, nicht für die Arbeiter, denn das waren sie schon immer, sondern für die gesamte Bevölkerung, also die Deutsche, findet sich die Fleischindustrie dort wieder, wo sie wirklich noch nie hin wollte, im Zentrum des öffentlichen Interesses. Nachdem sogar die parlamentarische Keule der Agrarwirtschaft, die CSU, ihre Widerstände aufgegeben hat, weil auch in einem bayerischen Schlachthof Infektionen nachgewiesen wurden, konnte Heil in der Regierungskoalition ein 10 Punkte umfassendes Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft durchsetzen. Der Arbeitsminister will damit sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Unterbringung ausländischer Arbeiter verbessern. Als bedeutendste Konsequenz soll der Einsatz von Beschäftigten aus Arbeitnehmerüberlassungen und Werkverträgen in den Kernbereichen Schlachten und Verarbeiten zum 1. Januar 2021 verboten werden. Daneben will die Bundesregierung die Kontrollen von bereits geltenden Arbeitsschutzregularien, wie beispielsweise Arbeits- und Ruhezeiten, aber auch der Infektionsschutzmaßnahmen in den Betriebsstätten und den Unterkünften der ausländischen Arbeiter verstärken und die Bußgelder verdoppeln. Seit Jahren protestieren Gewerkschaften gegen das Werkvertragssystem der Fleischindustrie. Die Betriebe gliedern Teile der oder gleich die ganze Produktion aus und vergeben dafür einen Werkvertrag an einen Subunternehmer. Der Subunternehmer sichert im Vertrag beispielsweise zu, eine bestimmte Menge Tiere in einer bestimmten Zeit zu schlachten, wofür er eine feste Summe erhält. Das Schlachten findet zwar im Schlachthof des Auftraggebers statt, aber durch die offiziell beim Subunternehmer Beschäftigten, zumeist rumänischen Wanderarbeiter. Die sind nicht nur elendig in Containern, Landgasthöfen, ausgedehnten Kasernen oder einfach in Ruinen untergebracht, sondern müssen zudem noch einen Teil ihres geringen Lohnes dafür abdrücken. Valide Zahlen gibt es nicht, doch der DGB geht davon aus, dass bis zu 80% der Fleischproduktion in Deutschland über Werkverträge erfolgt. Dabei verwenden die Unternehmen verschiedene, zum Teil mehrstufige Subunternehmer, um sich der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen zu entziehen. Der Auftraggeber der Werkverträge zahlt nur für das fertige Produkt, nicht für die Arbeitszeit oder die Anzahl der Arbeiter. Die Ausgliederung der Kernprozesse befreit den deutschen Betrieb von aus Arbeitsverträgen resultierenden Sozialleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten. Ein lohnendes Konstrukt, das fast 90% aller Unternehmen in Deutschland auf die eine oder andere Art nutzen. Regelmäßig sitzen die auftragnehmenden Firmen im Ausland, zum Beispiel in Rumänien, und bezahlen und versichern die Arbeiter nach den dort geltenden Gesetzen. Die verdienen gewöhnlich 1.200 Euro brutto im Monat, bei 60 Stundenwochen mit einem freien Tag und zahlen die Hälfte ihres Gehalts für Unterkunft und Arbeitskleidung an ihre Arbeitgeber. Diese Vertragsstrukturen laden geradewegs zu Unterbesetzung, Arbeitszeit und Lohnbetrug ein, auch weil die Wanderarbeiter in der Regel nicht die geringste Ahnung von den deutschen Arbeitsschutzgesetzen haben oder, falls sie sich darauf berufen würden, mit ihrer Entlassung rechnen müssten. Überraschend deutlich benannte Arbeitsminister Heil die Werkverträge als Wurzel des Übels. Er macht, wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, insbesondere die Unterbringung und den Transport der Arbeiter für die Infektionsherde verantwortlich. Zweifelsfrei sind die Bedingungen für die Wanderarbeiter der Fleischindustrie desolat, unterscheiden sich jedoch kaum von denen in anderen Branchen, insbesondere der Bau- und Landwirtschaft, mit ganz ähnlichen Werkvertragsmodellen, aber kaum Infektionen. Der Virologe Christian Drosten macht die dauerhafte Arbeit bei Kühlschranktemperaturen in den Fleischfabriken für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. Gut möglich, aber die praktische Arbeit betrachtet kaum jemand, denn das würde den nächsten Grillabend im Sommerurlaub auf Balkonien vermiesen. Die Bedingungen in Schlachthäusern waren schon immer besonders grausam, nicht zuletzt, weil es unter körperlich ähnlich harten Bedingungen einen Unterschied macht, ob Arbeit mit zumindest anfangs noch lebenden Tieren oder Totenmaterial erfolgt. Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb Upton Sinclair in seinem Roman »Der Dschungel« über die Zustände in den Fleischfabriken von Chicago, wo bereits zu diesem Zeitpunkt arbeitsteilige Fließbandproduktion herrschte. Aus dem Schwein wollen die Fabrikanten den höchstmöglichen Profit herausholen und genauso auch aus dem Arbeiter und der Gesellschaft. Was das Schwein davon hält und was es leidet, bleibe außer Betracht. Und dieselbe Einstellung hätten sie auch gegenüber dem Arbeiter und dem Käufer vom Fleisch. Jedenfalls würden die Fabrikanten 100 Menschenleben leichter wiegen als einen Cent Profit. Der damalige US-Präsident Theodore Roosevelt setzte nach der Lektüre von Sinclairs Roman neue Hygienevorschriften für Schlachthöfe durch. Geholfen hat es allerdings bis heute nicht. Einer Studie der US-Bundesbehörde für Arbeitsschutz zufolge sind die Arbeiter in Schlachthöfen 7-mal mehr gefährdet, chronische Sehnenentzündung zu erleiden, als andere Arbeiter. Weitere Gefahren sind der Verlust von Gliedmaßen. Auf die Branche entfallen in den USA durchschnittlich 2 Amputationen pro Woche und die posttraumatische Belastungsstörung, die das tägliche Ertragen der tierischen Todesschreie mit sich bringt. In Deutschland gibt es zu den Arbeitsunfällen in der Fleischindustrie keine verlässlichen Statistiken, denn die Werkvertragsarbeiter sind nicht gesetzlich unfallversichert, da ihr Arbeitgeber nicht in Deutschland sitzt und die deutschen Unfallversicherungen erheben die Verletzungen dieser Arbeiter nicht. Das Verbot der Werkvertragsmodelle für die deutsche Fleischindustrie soll nun zügig erfolgen und stößt kaum auf größeren Widerstand, mit Ausnahme der Schlachtbetreiber selbst. Ihre Führungsstellung im europäischen Wettbewerb ist allerdings nicht gefährdet, wenn die Schlachtung eines ganzen Schweins minimal mehr als die derzeitigen 1,50 Euro kosten wird. Deutschland ist das Billiglohnland der Fleischproduktion in Europa. Selbst die bei den Schlachthöfen direkt beschäftigten Arbeiter verdienen gerade einmal 12 Euro in der Stunde. In Deutschlands Nachbarländern ist es regelmäßig mehr als das Doppelte, weshalb Unternehmen wie Danish Crown und Vion in den letzten Jahren ihre Produktion aus Dänemark bzw. den Niederlanden nach Deutschland verlagert haben. Dank Dumpinglöhnen und jahrelangem Wegsehen von Behörden und Politik hat die deutsche Fleischindustrie längst ihre europäischen Wettbewerber ausgeschaltet. Ein Sechstel des in Deutschland produzierten Schweinefleischs wird exportiert, größtenteils ins europäische Ausland. zunehmend aber auch nach Asien, allen voran nach China, wo die afrikanische Schweinepest den eigenen Schweinebestand dezimiert. Die 10 größten Produzenten teilen sich einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden Euro, wovon allein Branchenprimus Tönnes 7 Milliarden einstrich. Nun muss, in diesen harten Zeiten, eben auch die Schlachtindustrie sich solidarisch zeigen und auf ein wenig Revenue verzichten. Solidarisch selbstverständlich nicht mit den Arbeitern, sondern mit den anderen Ausbeuterbranchen, die im europäischen Vergleich nicht so gut dastehen, etwa dem Baugewerbe oder der Landwirtschaft, und denen deshalb ein generelles Verbot von Werkverträgen oder auch nur der gesundheitsgefährdende Unterbringung der Arbeiter wirklich schaden würde. Den ach so tierliebenden Deutschen, die jedes Jahr mehr Geld für strassbesetzte Hundehalsbänder und ähnliches ausgeben, sind die Sterbensumstände der täglich 1,9 Millionen Schlachttiere ziemlich egal. Für die einen soll das Ergebnis vor allem billig sein. Die anderen erfreuen sich an Bildern von grasenden Biokühen und wollen nicht wissen, dass die in die gleichen Schlachtfabriken wie die antibiotikaverseuchten Massentiere kommen. Der Sau mag es vordergründig egal sein, ob ein rumänischer Werkvertragler oder ein deutscher Festangestellter das Bolzenschussgerät ansetzt. Doch bessere Arbeitsbedingungen für die beteiligten Menschen, bessere Kontrollen und Vorschriften würden auch zu weniger Tierleid führen. Ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der deutschen Schlachtindustrie kommen wir zu den Machtkämpfen am Rande der Festung Europa. Dass die EU versucht, die Seenotrettung unmöglich zu machen und jüngst dann doch die SOS Mediterran anlanden ließ mit 180 Geflüchteten, die gegen den Willen der EU-Staaten nicht nach Libyen in die Folterlager der international anerkannten Regierung zurückgeschoben werden konnten, sollten nicht die Machtkämpfe unbeachtet lassen, die gleichzeitig stattfinden. Hierzu erschien bei Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur, ein Artikel am 7. Juli. Warnsignal an die Türkei. Der Militärflughafen Al-Watiyah, den die Türkei als permanente Basis in Libyen einrichten will, wurde angegriffen. Spannungen zwischen EU und der Türkei. Der Angriff auf den libyschen Militärflughafen Al-Watiyah am vergangenen Sonntag, den 5. Juli, war ein deutliches Signal an die türkische Führung. Der Schaden ist gering. Der Eindruck, den der Angriff hinterlässt, ist es nicht. Denn er ist eine Antwort auf den Vormarsch der Türkei in Libyen. Wer genau für den Luftangriff verantwortlich ist, ist unbekannt. Spekulationen nennen die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich schon seit längerem mit der Türkei einen Krieg im Himmel über Libyen liefern. Aber auch Frankreich, da der Angriff auf Al-Watiyah offenbar sehr präzise erfolgte und dazu Geheimdienstinformationen nötig sind, die man Frankreich unterstellt. Was genau getroffen wurde, ist ebenfalls Gegenstand von Spekulationen. Es gibt keine gesicherten Informationen. Türkische Medien berichten von einem Luftabwehrsystem und Ausrüstung, die von unbekannten Flugzeugen zerstört wurden. Ob auch türkische Drohnen, die im kriegerischen Geschehen in Libyen eine große Rolle spielen, dort untergebracht waren, ist unbekannt. Bildmaterial bestätigt die Annahme, dass das Flugabwehrsystem das Ziel des Angriffes war. Unstrittig ist, dass Al-Watiyah für die Türkei von zentraler strategischer Bedeutung ist. Ankara steht in Verhandlungen mit der libyschen Einheitsregierung, der GNA, auf dem Flughafen eine permanente militärische Basis zu errichten. Von Al-Wathiya aus kann die Türkei künftig große Teile der Küste kontrollieren und mit Transportflugzeugen Truppen versorgen. Der Angriff wird von Experten als grundlegender Schritt herausgestellt, weil die Angreifer damit dem türkischen Militär demonstrierten, dass sie bereit und dazu in der Lage sind, diese Basis zielgenau anzugreifen. Es wird ein Beispiel gesetzt, die Militärkräfte, die dafür verantwortlich sind, werden diese Art der Operation künftig wiederholen. Auch der Zeitpunkt des Angriffs verstärkt die Botschaft, denn am Wochenende war der türkische Verteidigungsminister in Tripolis. Man kann davon ausgehen, dass Al-Wathiya ein wichtiges Thema der Gespräche zwischen Hulusi Akar und der Regierung al-Sarraj war. Das andere große Thema zwischen den beiden ungleichen Verbündeten der GNA-Regierung unter Sarraj ist militärisch von der Türkei abhängig, wird nach Stand der Dinge die Offensive auf Sirte und Al-Jufra, wo russische Flugzeuge ohne Hoheitsabzeichen stationiert wurden, gewesen sein. Trotz der lauten Drohung seitens Ägypten, selbst militärisch auf Seiten der Gegner der Türkei, die von Khalifa Haftar angeführt werden, einzugreifen, sollte die Waffenruhe nicht eingehalten werden, gibt es aus der Regierung in Ankara offene Ankündigung, dass der Militärflughafen in Al-Jufra und die Hafenstadt Sirte die nächsten Ziele sind. Das bestätigt das Büro des Präsidenten Erdogan nach dem Angriff auf Al-Wathiya noch einmal über Twitter. Die Kairoer Erklärung einer Waffenruhe wird als Einmischung gesehen, die nichts an den Zielen der Türkei ändert. Diese Sichtweise erklärt ein Kommentar in der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Wochenende. Aus einem aktuellen Bericht von Al-Monitor geht hervor, dass eine Meinungsumfrage in der Türkei große Unterstützung für den Militäreinsatz in Libyen anzeigt. 60% der Befragten sollen im Juni den Einsatz auf fremdem Boden unterstützen. Im April waren es demnach nur 35%. Allerdings soll sich dies nicht in besseren Popularitätswerten für Erdogan übersetzen. Mit lediglich 25% Unterstützung sei er in der Gunst weitergefallen, wird von der Umfrage berichtet. Eindeutiger Widerspruch zu den Aktionen der Türkei in Libyen und vor dessen Küsten kommt von Frankreich. Macron hat den Streit mit der türkischen Regierung vor die NATO gebracht und vor die EU. Diese steht, wie auch in der NATO, prinzipiell auf Seiten der GNA. Das hat viel damit zu tun, dass die Regierung als international anerkannt gilt, wenn sie auch unter starker Einmischung der UN zustande kam und über wenig Rückhalt in der Bevölkerung verfügt. Während Italien die GNA deutlich unterstützt, diese gemeinsame Linie auch gegenüber der Türkei ins Spiel bringt und dennoch auch mit Haftar engere Kontakte sucht, zählt Frankreich zu den eindeutigen militärischen Unterstützern der Seite Haftar. Dass lukrative Beziehungen, zum Beispiel in Form von Waffengeschäften mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine wichtige Rolle spielen, ist unübersehbar. Dazu passt im Übrigen auch, dass sich neue Waffengeschäfte mit Ägypten anbahnen, das ebenfalls Haftars LNA-Milizenverband unterstützt. Da Frankreich über die Waffenlieferungen der Vereinigten Arabischen Emirate nach Libyen, die ebenfalls gegen das Waffenembargo verstoßen, kein Wort verliert, ist das Vorgehen Frankreichs gegen die Lieferungen aus der Türkei etwas einseitig. Am 10. Juni kam es zu einer Beinahe-Eskalation im Mittelmeer, als eine französische Fregatte ein Frachtschiff unter der Flagge Tansanias wegen Verdachts auf eine Fracht, die gegen das Waffenembargo verstößt, kontrollieren wollte. Türkische Marineschiffe, die das Frachtschiff begleiteten, sollen laut Angaben der französischen Regierung mit Radarlicht Feuerbereitschaft signalisiert haben, woraufhin die französische Fregatte kehrt machte. Der Zwischenfall wird von der türkischen Regierung anders geschildert. Das Frachtschiff habe eine harmlose Ladung gehabt und die Lichtsignale seien ganz anders geartet gewesen, ebenfalls harmlos. Warum aber Kriegsschiffe das Frachtschiff begleiteten, bleibt unbeantwortet. Die NATO will den Vorfall überprüfen. Frankreich ist aus der Mission Sea Guardian bis zur Klärung der Vorfälle ausgestiegen. Jetzt baut sich der Streit in der EU auf. Frankreich drängt auf EU-Sanktionen gegen die Türkei im Zusammenhang mit deren Vorgehen bei den Erdgas- und Erdölvorkommen im östlichen Mittelmeer bei Zypern. Der Vorwurf lautet, dass die Türkei auch dabei aggressiv vorgehe. Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, weilt nun in Ankara, um Streitpunkte zu schlichten, was ihm anscheinend nicht besonders gelingt. Es spielt viel mit hinein. Spannungen, die aus EU-Verhandlungen über den EU-Beitritt rühren, aus dem Flüchtlingsdeal zur östlichen Mittelmeerroute und aktuell die Reisewarnung, die Frage, ob europäische Touristen wieder in größerer Zahl in die Türkei reisen. Gut möglich, dass man sich auch in der EU schon Gedanken darüber macht, ob man mit Erdogan bald auch einen Partner für einen Flüchtlingsdeal zur zentralen Mittelmeerroute habe und entsprechend neuen Drohungen ausgesetzt sein wird. Der italienische Verteidigungsminister war dieser Tage in Ankara. Von Libyen kommen wir nach Brasilien und einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Juni. Die Zeitung erscheint monatlich und wird in Hamburg produziert. Der Artikel heißt »Kein Homeoffice für Holzfäller. Im Schatten von Corona wird in Brasilien der größte Landraub der Geschichte eingeleitet.« Schlechte Meldungen aus Brasilien ist man inzwischen gewöhnt. In einem scheinbaren Chaos verfolgen Präsident Jair Bolsonaro und seine Regierung konsequent den Weg der Schwächung demokratischer Strukturen, den Abbau von Rechten und den Angriff auf politische GegnerInnen. Daher überrascht es kaum, dass die Entwaldungsraten in Amazonien erneut angestiegen sind. Laut den Daten von Imazon, einem Institut, das sich dem Schutz des Regenwaldes verschrieben hat, gab es von Januar bis April 2020 eine Steigerung von 133% im Vergleich zum Vorjahr. Im April betrug der Anstieg sogar 171%. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die ersten Monate des Jahres noch in die Regenzeit fielen. Die großen Entwaldungen mit den spektakulären Bildern von Rauch und Feuer, die im letzten Sommer um die Welt gingen, beginnen in der Regel erst im Juni. Doch die ersten Zahlen des Jahres 2020 zeigen, die Tendenz des Anstiegs der Entwaldung ist ungebrochen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Bolsonaro und sein Umweltminister Ricardo de Aquino Salles ziehen unermüdlich gegen die Einschränkungen des produktiven Sektors durch Umweltgesetzgebung und Schutzgebiete ins Feld. Sie haben systematisch die Umweltbehörden geschwächt und desavouiert. Ein spektakuläres Beispiel wurde der brasilianischen Öffentlichkeit im April präsentiert. Der Fernsehsender Globo begleitete zur besten Sendezeit eine Aktion des brasilianischen Bundesumweltamtes IBAMA gegen illegale Goldgräber in einem indigenen Territorium. Wie üblich wurden dabei die beschlagnahmten Gerätschaften von den Agenten der Umweltpolizei zerstört. Die Folge der erfolgreichen Aktion war die Ablösung des zuständigen Direktors der Umweltbehörde. Zudem verurteilte Bolsonaro öffentlich das Verhalten der Behörde. Das Signal, das davon ausgeht, ist verheerend. Illegale Aktionen in Amazonien sollen straffrei bleiben. Und jene, die die Entwaldung vorantreiben, verstehen das genau so. Illegale Holzfäller kennen kein Homeoffice und halten sich an keine Corona-Regeln. Die internationale Aufmerksamkeit, die Entwaldungsraten in Amazonien skandalisiert, greift aber oft zu kurz. Denn es wird nicht nur Wald zerstört, sondern auch der Lebensraum indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften. Die Zerstörung des Waldes im Amazonasgebiet ist auch ein Angriff auf die Territorien dieser Gruppen. Anders gesagt, es geht um Land, um viel Land. Mehr als 20% Amazoniens sind indigene Territorien. Insgesamt stehen rund 45% Amazoniens unter Schutz. Die Regierung Bolsonaro versucht nun, die Aneignung von Land durch Privatbesitz entschlossen voranzutreiben. Kernstück sind Gesetzesinitiativen, die die Aneignung von Land in der Amazonasregion erheblich erleichtern sollen. Dem ursprünglichen Gesetzesentwurf zufolge sollten bis zu 1500 Hektar ohne Kontrollen, die diesen Namen verdienen, jenen übertragen werden, die Ansprüche geltend machen. Soziale Bewegungen und NGOs in Brasilien haben dieses Gesetz daher als Gesetz des Landraubes angeprangert. Ein erster Versuch der Abstimmung scheitert. Ein nächster Anlauf unter neuem Gesetzestitel steht demnächst bevor. Dass in einer solchen Weise Ansprüche auf Land erhoben werden können, liegt daran, dass es für große Flächen Amazoniens keine legalen Landtitel gibt. Diese Flächen sollen nun in Privatbesitz überführt werden. Es ist kaum eine Übertreibung zu sagen, dass sich in Amazonien gerade einer der größten Prozesse von Landraub in der Geschichte der Menschheit abspielt. Erleichtert wird dieser Prozess paradoxerweise durch die brasilianische Umweltgesetzgebung. Die hatte im Rahmen der Reform des Waldgesetzes das Instrument eines Umweltkatasters eingeführt. Dieses sollte die Einhaltung der Umweltauflagen für private BesitzerInnen sicherstellen. Das Problem dabei: das Umweltregister ist nicht an den Nachweis des Landbesitzes gebunden. Durch zahlreiche Reportagen und Studien ist belegt worden, dass SpekulantInnen Umweltregister auf Land, das ihnen gar nicht gehört, einfach per Online-Klick anmelden und so Ansprüche geltend machen. Und sie haben guten Grund anzunehmen, dass die Regierung Bolsonaro das letztendlich belegen wird. Nicht nur angeblich verrückte, rechtsradikale, brasilianische PolitikerInnen mischen hier mit, sondern auch internationale Akteure. Die Umsetzung des Umweltkatasters wird aus Deutschland von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützt. In die Meldung über die ansteigenden Entwaldungsraten platzte im Mai dann eine auf den ersten Blick überraschende Neuigkeit. Die Militärs nehmen sich Amazoniens an. Der Hintergrund: die Zuständigkeit für den milliardenschweren Amazonasfonds wurde vom Umweltminister auf den Vizepräsidenten Hamilton Mourão übertragen. Den vorwiegend von Norwegen mit über 1 Milliarde US-Dollar, aber auch von Deutschland finanzierten Fonds hatte der Umweltminister Salle Anfang 2019 de facto stillgelegt. Der Amazonasfonds unterstütze sowohl Aktionen von Bundesstaaten als auch von NGOs gegen Entwaldung. Ungeachtet der Kritik an dem Fonds hatten indigene Organisationen und NGOs dessen Schließung kritisiert. Mourão soll nun die festgefahrene Lage ändern und hat sich Ende Mai bereits mit den Botschaftern von Deutschland und Norwegen getroffen. Mourão aber ist der prominenteste Vertreter der Militärs in der Regierung Bolsonaro. Diese besetzten inzwischen immer mehr Schlüsselpositionen in der Regierung und versuchen, sich als Stimme der Vernunft gegenüber dem cholerischen Bolsonaro zu profilieren. Amazonien scheint den Militärs besonders am Herzen zu liegen. Nachdem bereits zahlreiche Posten in den Umweltbehörden mit Militärs besetzt wurden, hat die Militarisierung Amazoniens mit dem Dekret 10.344 eine neue Dimension erreicht. Es verhängt eine Art Notstandsgesetz über Amazonien, GLO, Garantie von Gesetz und Ordnung, genannt. Damit werden sowohl die Umweltbehörden als auch die für indigene Fragen zuständige Nationale Stiftung des Indios, FUNAI, dem Kommando der Militärs unterstellt. Für die Umsetzung der Garantie von Gesetz und Ordnung wurden 11 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Fast so viel wie die 13,4 Millionen, die dem Bundesumweltamt im ganzen Jahr für operative Zwecke zur Verfügung stehen. Die Militärs haben schon seit den Zeiten der Militärdiktatur ein großes Interesse an Amazonien gezeigt. Ihnen geht es dabei jedoch nicht um den Erhalt des Waldes oder um die Rechte der indigenen Völker, sondern um die systematische wirtschaftliche Erschließung der Region. Dass die international in Verruf geratene Politik der Regierung Bolsonaros nun der Militarisierung der Region den Boden bereitet, ist alles andere als eine gute Perspektive. Thank you. Auf der Homepage der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration werden täglich Presseartikel zur Festung Europa gesammelt und kurze Zusammenfassungen von italienischen, französischen und englischen Artikeln veröffentlicht. All dies findet ihr unter ffm-online.org. So auch einen Text von der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, angeregt durch einen Artikel bei der Internetplattform African Arguments. Reparation für Afrika. Wie könnte eine gute, nicht von den Interessen der großen Konzerne und nicht von europäischen Machtinteressen bestimmte Politik der EU gegenüber Afrika aussehen? Welche Forderungen wären zu stellen? Offene Grenzen. Das rassistische Differential der Reisefreiheit muss umgehend abgeschafft werden. Die Angst vor einer Invasion ist unbegründet und purer Rassismus. Hin- und Rückreisen würden sich einpendeln. Ein Gewinn an Diversity würde Europa guttun. Offene Grenzen und entsprechende Remisen in die Herkunftsländer sind die beste Entwicklungshilfe, denn dieses Geld erreicht die Bevölkerung sofort und ohne Abzüge. Kein Militär, keine Rüstungsexporte. Staatliche Regime, die demokratisch legitimiert sind und im Sinne der Bevölkerung handeln, brauchen keinen militärischen Schutz von außen. Konflikte zwischen den betreffenden Staaten sind besser durch Bildung von übergreifenden Gemeinschaften zu lösen als durch Aufrüstung. Reparationen für die Schäden der Kolonialzeit. Afrika hat durch die Versklavung seiner Bevölkerung, durch die Kolonialkriege und die Ausbeutung der Kolonien bis heute unermesslichen Schaden erlitten. Der Ausgleich sollte in einer Höhe erfolgen, dass die Gewaltprozesse einer verspäteten Modernisierung abgefedert werden und ein direkter Weg in ein postmodernes Zeitalter einschließlich sozialer Garantien gelingen kann. Unterstützung von Basisdemokratie und Munizipalismus. Gelder dürfen nicht an autoritäre Regime und Militärdiktaturen fließen und sollen nicht in den Taschen der Oberklasse verschwinden. Aber auch die Präsenz von NGOs und weißen Rettern muss sehr kritisch gesehen werden. Entscheidend ist, Strukturen der Selbstorganisation und kommunale Strukturen zu fördern und ihnen Spielräume zu eröffnen. Fairer Handel. Die Interessen lokaler und selbstorganisierter Produzentinnen müssen in den Vordergrund gestellt werden. Die afrikanischen Kräfte des Widerstands gegen den Ausverkauf der Ressourcen und natürlichen Reichtümer müssen gestärkt werden. Europa könnte in dem Sinne eine Wiedergutmachung leisten, dass es sich neben den genannten Punkten zum Verbündeten und zum Anwalt der Nöte und Interessen der afrikanischen Bevölkerung macht. Nicht in Form weißer Entwicklungshelfer, sondern indem es Afrikanerinnen nach Europa einlädt und es ihnen ermöglicht, ihre Forderungen hier zu stellen und zu reflektieren. Auf den ersten Blick mögen diese Forderungen naiv erscheinen, in Anbetracht des New Scrabbles im Wettstreit um afrikanische Ressourcen. Demgegenüber ist ein ganz anderer Zugang auf die Mündigkeit der Menschen und auf basisdemokratische Strukturen zu setzen. Auf längere Sicht wäre das ein Weg, der Afrika einen Ausweg aus den postkolonialen Verstrickungen bieten könnte und der Europa aus seinem historischen Verhängnis befreit. Mit unserem letzten Artikel wollen wir zu Black Lives Matter und der rassistischen Gewalt, insbesondere rassistischer Polizeigewalt, kommen. Während die Straflosigkeit für die Mörder von zum Beispiel Uri Jalloh wohl den letzten Menschen überzeugen sollte, dass der bundesdeutsche Polizei- und Justizapparat nicht nur auf dem rechten Auge blind ist. Der Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Juni heißt: Kein einmaliges Ereignis. Rassistische Gewalt ist alltäglich und grundlegend. Unser Kampf muss es auch sein. Die Größe der Demonstrationen, die am 1. Juni-Wochenende unter dem Motto Black Lives Matter in etlichen deutschen Städten stattfanden, hat viele überrascht und einige Erwartungen übertroffen. Gerade wenn man bedenkt, wie wenig Aufmerksamkeit ähnlichen Demonstrationen in der Vergangenheit zuteil wurde. Diesmal ist es anders. Neben Massenprotesten in den gesamten USA gehen auch in vielen anderen Ländern Zehntausende auf die Straßen. Der Mord an George Floyd war dafür der Auslöser und zugleich eine Form der Gewalt, die in dieser Gesellschaft alltäglich ist. Vor diesem Hintergrund war es befremdlich, als nach ersten Protesten in Deutschland ein Aufruf für den 6. Juni verbreitet wurde, der sich von gewalttätigen Protesten in den USA abgrenzte und zu stillem Protest aufforderte. Der Aufruf wurde in den sozialen Medien kritisiert und schließlich verändert. In Berlin bildete überdies eine Gruppe von jungen schwarzen AktivistInnen und AktivistInnen of Color auf dieser Demonstration einen linken Block und ließ dort antirassistische, feministische und antikapitalistische Positionen laut werden, bezogen auch auf Deutschland. Diese Verbindung hat vielerorts noch gefehlt. Die Kampagne Death in Custody hat auch für Deutschland viele Todesfälle in Gewahrsamssituationen dokumentiert. Die TäterInnen kommen straffrei davon. Razzien in Shisha-Bars, Abschiebungen und Zwangsräumungen sowie tägliche rassistische Polizeikontrollen verschwinden nicht dadurch, dass Linkspartei oder Grüne an der Regierung sind, wie man in Berlin und Thüringen sieht. Um dem Ruf Black Lives Matter gerecht zu werden, müssen wir daher den Fokus von den USA lösen und überlegen, wie wir unsere Kämpfe, die eine lange Geschichte in Deutschland haben, besser führen können. Das Ausmaß der Gewalt zu begreifen, bedeutet auch, dass die Proteste umfassender werden müssen. Nicht nur rassistische Polizeigewalt, sondern jede Polizeigewalt. Nicht nur die Polizei, sondern der ganze Staat ist der Kritik zu unterziehen. Die Desinvestition des Polizeiapparates oder gar seine Abschaffung stehen den Interessen der KapitalistInnen am Schutz ihres Eigentums und ihrer Profite direkt entgegen. Erst wenn ihr Eigentum aufgehoben wird, verschwindet also auch die Grundlage der Polizei. Inmitten der Welle an Solidarität gibt es selbstverständlich auch Bilder und Aussagen, die nicht sonderlich progressiv sind. Keine Bewegung ist frei von den Fehlern der Gesellschaft, gegen deren Unterdrückung sie kämpft. Das Bewusstsein dafür, dass Protest kein einmaliges Ereignis ist, ist dennoch vorhanden. Allerdings überwiegt die Betonung der individuellen Ebene von Verantwortung. Doch rassistische Unterdrückung lässt sich, polemisch ausgedrückt, nicht dadurch überwinden, dass weiße Menschen einfach zuhören und lernen. Das wäre zu einfach für sie und würde der Komplexität der Sache nicht gerecht. Wir brauchen ein Verhältnis, in dem wir solidarisch auf Augenhöhe miteinander diskutieren und uns auch für falsche Positionen kritisieren können. Schwarze Menschen, POCs, Migrantinnen, AusländerInnen, Geflüchtete, Frauen, LGBTQs, welche Selbstbezeichnung auch im Vordergrund steht, die Selbstorganisation von Unterdrückten ist zentral. Allein schon, um das politische Selbstbewusstsein zu entwickeln, das durch Ignoranz oder Bevormundung innerhalb der Gesellschaft oft verwehrt bleibt. Das Ziel kann jedoch nur sein, dass wir uns gemeinsam und auf internationalistischer Grundlage organisieren. Die Polizei hat am 6. Juni besonders in Hamburg und Berlin gezeigt, dass sie auf das Selbstbewusstsein migrantischer Jugendliche, sich nicht mehr auf unmenschliche Weise behandeln zu lassen, unmenschlich reagiert. Mit brachialer Gewalt wurden nach dem friedlichen Protest vor allem schwarze und migrantische Jugendliche zusammengeschlagen, festgenommen, eingeschüchtert. Die Vorwürfe sind genauso lächerlich wie die Beteuerung seitens Polizei und Politik, dass die deutsche Polizei kein Problem mit Rassismus habe. Wir kämpfen nicht dafür, dass so etwas passiert und dann möglicherweise bestraft wird, sondern für eine Gesellschaft, in der so etwas nicht passieren kann. Das war der linke Medienspiegel im Juli 2020, diesmal etwas musiklastiger, und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö! Thank you.